Boys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und dem Marcel. Hallo. Und mit Martin. Hallo. Es ist die Folge 274. Ich entschuldige mich schon mal, falls ich irgendwie währenddessen huste oder schniefe. Der erste Vorwinterschnupfen hat mich ereilt. Auch sonst gibt es tolle neue Sachen. Aber bevor wir zu den neuen Sachen kommen, erstmal der Zahlenfakt. Ja, diese Folge steht im Zeichen der Solo-Zeichen. Solo-Zeichen? Ja, im Solo-Zeichen. Wir haben sehr viel Solo-Sachen. Ah. Achso, mit Sol vorne meinst du? Ja, mit Sol und überhaupt so alleine. Mhm. Und was überhaupt nicht dazu passt, weil ich habe jetzt einen Zahlenfakt rausgesucht, der sich auf Sonne bezieht, was ja auch Sol heißt, in einigen Sprachen, unter anderem war das der römische Sonnengott oder ein römischer Sonnengott? Nein, also der römische Sonnengott. Und dessen Tempel wurde eingeweiht 274, das ist unsere Folgennummer. Mhm. Und zwar an einem interessanten Datum, nämlich 25.12. Oh, gleich nach Weihnachten. 274. Das war ein Zufall. Huch, und da ist ja auch irgendwie Weihnachten. Komischerweise. Komisch. Ja. Ha. Ach ja. Irgendwas mit Sonne und so und Wände. Naja. Gut, du hast uns auch hier, also das ist natürlich jetzt wieder nicht in der Agenda, weil das ist so nicht vorgesehen, dass der Zahlenfakt einen Link hat, aber du hast da einen WDR-Mediathek-Beitrag verlinkt. Mhm. Den muss ich dann noch. Sol, der römische Sonnengott. Ah. Erste Geburtstagsfeier am 25.12.274. Ha. Ja, da schau her. Gut, sind wir wieder schlauer und wir sind auch schlauer, was Themen der letzten Sendung angeht und haben diverse Sachen, die wir noch anmerken müssen auf der Agenda. Ja, diesmal keine wirklichen Errata, aber Zusatzinformationen, Bonusmaterial sozusagen. Ja. Fanboys ist der erste umgekehrte Podcast der Welt, bei dem wir einfach Behauptungen aufstellen und die Hörer dann uns mit Informationen und Wissen versorgen. Ich glaube, das ist beim Podcast durchaus, also gerade bei so Laber-Podcasts ist das durchaus üblich. Nice. Aber Entschuldigung, ich habe das folgende Wissen habe ich allerdings selbst mir ergraben. Und zwar, ich hatte ja über Westworld geredet und angemerkt, dass da ein gewisser J.J. Abrams beteiligt ist und ein Jonathan Nolan. Ja. Das waren die beiden Namen, die mir bekannt waren. Aber was ich nicht verschweigen möchte, ist, dass auch Lisa Joy beteiligt ist. Das ist die Frau von Jonathan Nolan. Genau, oder? Die hat zwei Episoden von Pushing Daisies geschrieben. Burn Notice hat sie auch ein paar Episoden geschrieben, also auch eine Schreiberin, mittlerweile mit Jonathan Nolan verheiratet und fand ich ganz interessant, weil ich habe auch ein Interview gesehen mit den beiden und man merkt sehr stark, wie beide ihre Sichtweise reinbringen und wie gut es der Serie auch tut. Ja. Die beiden schreiben oder haben das zusammen kreiert und haben sich die Episoden, glaube ich, auch mehr oder weniger aufgeteilt. Also fast jede Episode ist von einem der beiden geschrieben, plus noch weitere Co-Writer, die ich jetzt auch mal wieder nicht recherchiert habe. Ich verweise mal auf IMDb. Das ist immer ganz interessant zu recherchieren, wer so dahinter ist. Ja. Wie gesagt, ich glaube, dass da die weibliche Sicht auch durchaus rüberkommt. Was ich in dem Interview zum Beispiel interessant fand, ist, dass sie auch gesagt hat, ja, so als Frau lernt man auch sehr protective zu sein. Also sich selbst schützen zu müssen. Und das wird eben auch in der Serie dann auf die Roboter übertragen. Ja. Insofern ist es eigentlich richtiger zu sagen, dieser Joy ist... Jonathan Nolan ist der Mann von Lisa Joy. Genau, ja. Jonathan Nolan ist der Mann von Lisa Joy. Wobei Jonathan Nolan dann war einer der wenigen weißen Männer ist, wo es mir leid tut, weil er ist ja immer der Bruder von Christopher Nolan. Stimmt. Nein, aber also man merkt, dass sie sehr gleichberechtigt an der Serie gearbeitet haben. Ja. Und sein Name ist halt bekannter und ja, wir kennen das Problem. Im Zuge dessen, ich bin jetzt auch aktuell sehr schön. Sehr angetan. Ich und Luzi gucken das jetzt auch fiebernd sozusagen. Und was ich ja nicht wusste, ist, dass The Least Hemsworth mitspielt. Wer ist das denn? Es gibt ja drei Hemsworth-Brüder. So, the Hemsworth, the Lesser Hemsworth und the Least Hemsworth. Und the Least Hemsworth ist der Security Guard. Das ist der richtige, in Anführungszeichen, Hemsworth ist Thor. Stubbs. Genau, Stubbs. Der Serie. Ja. Ah ja. Ich muss sagen, ich fand Babette Knudsen so großartig. Wer ist das in ihrer Rolle? Das ist Theresa. Theresa? Ah, ja. Die Dänen, die ich aus Bergen kenne. Die Dänen, wo dann irgendwer in der Serie sagt, du bist eine Dänin. Ja. Mhm. Ach, die Dänen hat wieder was gesagt. Und in den Foren überall, ja, die ist halt Dänin. Und man hört es so raus und ich habe es halt überhaupt nicht gemerkt. Ich finde schon, dass man es hört. Aber ich weiß es halt auch, weil ich eine dänische Serie mit ihr geguckt habe. Du bist da auch geschulter, denke ich. Aber die finde ich unglaublich. Die Rolle finde ich unglaublich großartig in ihrer Nuanciertheit, in ihrer Empathie und allem und auch wie es gespielt ist. Ja, dann kann ich dir echt Bergen empfehlen. Das ist quasi das dänische West Wing. Ja, genau. Da spielt sie die Präsidentin. Genau. Also für mich eine großartige Entdeckung. Anthony Hopkins muss man nicht viel sagen. Das ist halt einfach. Ja. Aber eigentlich fast alle. Also ja, ich schaue alle gut. Ich finde Jimmy unglaublich Simpson gerne zu. Ja, auf jeden Fall. Also ich schaue den allen super gerne zu und Bernard und so. Ja. Ja. Zwei Folgen noch. Genau. Interessant ist, wenn man sich so ein bisschen Interviews anguckt von den Darstellern, die sind alle ziemlich durchgeknallt im ersten Leben. Also auch, wie heißt sie denn, die Darstellerin von Dolores? Oh ja, ich weiß es nicht mehr. Ich werde es recherchieren und gleich nachreichen. Die war ja mal mit Marilyn Manson zusammen. Ach echt? Rachel Wood. Seconds. Rachel Wood, genau. Rachel, also schaut euch einfach auch an, wer da mitspielt. Es sind ganz tolle Schauspieler dabei. Gut, die Rollen sind auch sehr schön divers angelegt. Oh, langsam muss ich echt, glaube ich. Ja, wir fangen leider schon an zu spoilen. Ja. Und, die Staffel ist ja auch schon bald zu Ende. Die Diskussionen im Büro verdichten sich immer mehr. Ach Gott, um zurückzukommen auf die Updates, die zweite Staffel ist jetzt angekündigt. Mhm. Wird allerdings frühestens im Herbst nächsten Jahres erscheinen. Ja. Vielleicht auch erst 2018. Ja. Aber die Serie hat ja eh einen relativ langen Produktionszyklus gehabt. Also der Pilot wurde vor 2 Jahren gedreht, hatte ich ja auch schon erwähnt. Ja, und gerüchtehalber ist es ja auch ein Bogen, der relativ abgeschlossen ist in der ersten Staffel. Insofern kann man darauf hoffen, dass es nicht allzu zu cliffhängig wird. Ich bin gespannt, wie viele Schauspieler sie austauschen, was auf der einen Seite ja völlig okay ist, auf der anderen Seite sind wir halt alle so ans Herz gewachsen. Naja, mal gucken. Ja, naja. Gut, und was man vielleicht auch so generell zur Serie sagen kann, ist, es verbindet halt so die Mystik von Lost mit dem Foreshadowing von den anderen Nolan-Sachen. Mhm. Also es hat schon teilweise so Memento-Qualitäten, wo man dann echt nochmal nachgucken kann und die ganz vielen kleinen versteckten Dinge sehen kann, wohin das läuft. Na gut. Ich hatte letztens über Google Translate gesprochen, dass sie jetzt einen tollen neues neuronales Netzwerk einsetzen. 2 Sachen dazu. Was sie jetzt auch demnächst neu einsetzen, ist, sie trainieren die Algorithmen mit zum Beispiel Englisch, Japanisch, Englisch, Koreanisch. Mhm. Und können dann aber direkt vom Japanischen ins Koreanische übersetzen. Ah, okay. Ohne den Umweg übers Englische. Das ist ganz spannend. Und das Zweite, was ich gelesen habe, war, sie haben ein Netzwerk trainiert, Lippen zu lesen. Hm. Und das hat mittlerweile eine Genauigkeit von 46%. Mhm. Da gab es auch ein Paper, glaube ich, vor kurzem. Mhm. Ich weiß nicht, ob das auch Google war, aber es gab auf jeden Fall ein Lippenlespaper, das ziemlich beeindruckend aussah. Und im Vergleich in dem Artikel stand eben auch, dass Menschen so 16% schaffen. Hm. Akkuratheit. Ja. Na gut. Dann das Dritte, Firewatch, hatte ich ja auch erwähnt. Hatten wir ja hier gemeinsam mehrmals erwähnt. Ja. Da habe ich jetzt die Chance gehabt, reinzugucken. Man spielt, wie ich das sehe, tatsächlich nochmal das gesamte Spiel. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Mhm. Und sie haben es ganz süß gemacht, weil so die Easter Eggs-Hintergrundinformationen sind in die Szene eingebaut. Mhm. Also zusätzliche Objekte in der Szene. Und hin und wieder gibt es dann auch so einen Kasten, wo du hingehen kannst und da ist so eine Kassette drin. Ja. Und wenn du die einlegst, dann kommt der Audiokommentar. Mhm. Ah. Und ich glaube, es gibt dann später auch noch mehr Easter Eggs, wo du die die Lichtstimmung verändern kannst in bestimmten Räumen und so Sachen. Aber ich bin noch nicht viel weitergekommen. Ja, so, also das kannst dann auch so Sachen Updates machen, wie irgendwie die Sonne untergehen lassen, wenn du im Aussichtspunkt stehst und solche Geschichten. Oh. Ja. Jo, dann sind die Updates durch soweit und wir nähern uns quasi von der Vergangenheit, überspringen die Gegenwart und gehen gleich in die Zukunft. Gerüchte halber, und das ist Bloomberg an der Stelle, die dieses Gerücht in die Welt gesetzt haben, macht Apple die Router-Sektion dicht. Hat wohl irgendwie schon diverse Leute rausgeworfen, und das würde dann bedeuten, dass es keine AirPod-Base-Stations mehr gibt. Crazy. Wie sieht es denn mit der Time Capsule aus? Weil das ist ja so ein Mischding. Ich denke mal, das sieht dann genauso aus. Also ich glaube nicht, dass sie irgendwie aus der Time Capsule den AirPod rausbauen und das als irgendwie Netzwerkfestplatte verkaufen. Du meinst, die Time Capsule an sich ist auch tot dann? Denke ich schon. Also wenn sie das Team rauswerfen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es zwei unterschiedliche Teams sind. Mhm. Weil für mich wäre dann sozusagen das Feature auch tot. Ja. Mit dem Time Capsulen. Weil das mit einer mobilen Platte zu machen... Ja gut, also sie könnten das hätte schon so umbauen, dass du halt auf eine Netzwerkplatte einfach, die an einem beliebigen Router angeschlossen ist, halt backuppen kannst auch. Wahrscheinlich wäre das sogar insgesamt die bessere Lösung. Ja. Mhm. Ja. Und du kannst ja so an deine Fritzbox hinten auch irgendwie eine Festplatte dran schnallen, das ist jetzt irgendwie auch kein Ding. Aber kann ich auf der Time Capsule momentan schon? Kann ich auf der momentan schon Time Capsule dann? Das weiß ich gar nicht. Das könnte durchaus sein. Ich möchte das jetzt nicht ausschließen. Hausaufgabe an die Leser. Ja, aber ich glaube, das heißt dann auch, dass Apple keine Hardware mehr ausliefert, die nicht einen macOS-Kernel hat oder einen OS-X-Kernel hat. Oder? Oh, das sind Behauptungen in den Raum geworfen. Weil gibt's noch iPods ohne OS-X-Kernel? Es gibt noch iPods, oder? Gibt es iPods noch? Ich dachte, gibt's keine iPods. Mit dem kleinen, den ganz kleinen gibt es nicht. Der mehr. Nano? Der Nano vielleicht, ja, das könnte sein. Ist der still der iPod Nano? Naja, auf jeden Kompetenz, Fall. Kompetenz im Mac-Podcast. Ja, auf der AirPod lief ja ein FreeBSD, glaube ich. Insofern haben sie zumindest ein Betriebssystem weniger, das sie ausliefern. Mhm. Wenn das sich dann bewahrheitet. Ach nee, der Nano ist ja, das ist ja gar nicht der Nano. Der Nano ist ja dieser abgespeckte Touch. Ja. Gibt es den noch, den ganz winzigen? I don't think it does. Tja, jetzt wo das iPhone waterproof ist und das iPhone water resistant und die Uhr waterproof. iPod Shuffle heißt der kleine und es gibt genau noch. Aber da weiß man nicht, was da läuft. Bestimmt kein macOS. Wahrscheinlich kein macOS, ja. Wahrscheinlich ist es nur eine Apple Watch ohne Display. Kann man den Nano noch kaufen? Ja. Weil der läuft auch kein OS X drauf, glaube ich. Nicht? Okay. Nee, also kein iOS in dem Fall. Nee. Okay. Wir haben uns da ein bisschen im Verirrt. Die Nicht-iOS-Geräte werden weniger. Ja. Und ist das ein Trend? Ist das Fokussieren? Macht Apple jetzt keine Displays, keine WLAN-Basisstationen, Gedöns mehr? Ich weiß nicht. Keine Mac Pros mehr. Es fühlt sich halt schon so ein bisschen, also ich kann es verstehen, dass die Sektionen sind, die am wenigsten sexy / gewinntragend sind vielleicht. Aha. Aber es fühlt sich halt irgendwie schon so an, als wäre Apple dann an der Stelle nicht mehr so Full-Service-Provider. Ja, ja, es ist, ich finde, dass da der AirPod fast mit mehr Recht stirbt als das Cinema-Display, weil der Anspruch, dass du dann so Single Service Provider, so ein One-Stop-Shop für alles, was du computerst, hast. Hm. Du kaufst alles bei Apple, das kommt alles gleichzeitig an, du steckst es an und hast keine Probleme damit. Und das ist halt beim AirPod nicht so, weil der halt auch seine Issues hat. Ja, und vergleichsweise ist ein AirPod aber immer noch, kommt drauf an, mit was du es vergleichst, aber es ist auf jeden Fall einer der Router, die die wenigeren Probleme machen. Ja, wenn du Back to My Mac machen willst zum Beispiel, dann ist es schon schwierig, da eine Fritzbox dahin zu bringen, bis sie das mal mitmacht zum Beispiel. Ja. Aber ja, weiß nicht. Also so beim Display, dass du halt ansteckst und es funktioniert einfach. Ich denke, es ist halt vor allem auch so ein bisschen aus dem Gesichtspunkt von, wenn du deinen Mac Pro, so du deinen Mac Pro irgendwie noch kaufst, oder wenn du dein Apple-Display irgendwie auf dem Schreibtisch stehen hast und ein MacBook dran anschließt, dann ist da ein Apple-Logo auf dem Display, ja, und das hast du halt jetzt nicht mehr. So, das ist schon, also mir ist das egal, aber so aus Herstellersicht ist das schon ein bisschen seltsam. Ja. Ich finde, dass das Display, wenn du kaufst, das funktioniert dann einfach mit dem, aber nee, es stimmt eigentlich gar nicht. Also ich muss es echt zurücknehmen, weil Displays ist inzwischen auch vollkommen unproblematisch, Zeug anzuschließen. Ja, du brauchst keine Adapter. Und mit den Routern ist es halt einfach so, das ist halt auch kein einfaches Business mehr. Also ich war super schockiert. Aga hat letztens den Kanal auf der Fritzbox gewechselt, weil unser Netz wieder verstopft war und die Liste der WLAN-Netze, die sichtbar war halt crazy. Mhm. Ja. Crazy lang. Und mich wundert es nicht, dass mein Gefühl immer mehr in die Richtung geht, früher war das Netz besser. Ja. Hat halt keiner sonst Netz gehabt. Ich würde meinen Router gerne an der Mikrowelle anschließen, so für mehr Power. Ich muss jetzt nochmal zu dem Schmarrn, den ich vorhin gesagt habe, zurückkommen, weil ich weiß jetzt wieder, was ich eigentlich sagen wollte. Der Anspruch, du kaufst alles bei Apple und it just works, der funktioniert bei Displays. Der hat schon immer funktioniert. Die Displays hatten auch die richtigen Stecker, nämlich Lightning und Thunderbolt, oder? Thunderbolt. Ja, da war so klar, dass ich das Falsche nehme. Nämlich Thunderbolt. Die hatten auch den richtigen Stromstöpsel, dass du dein MacBook dranhängen kannst und alles ist gut. Und das hatten halt die AirPods nicht in dem Maß. Du baust es auf und es funktioniert einfach so mit Apple. Das ist ein gutes Argument, warum Apple jetzt keine Displays mehr baut, wo sie selber keinen Standard mehr haben. Oh, interesting. Ja, dem kann ich ja kaum widersprechen. Ach ja. Es spricht halt auch ein bisschen, also die Display-Geschichte spricht halt schon auch dafür, dass der Mac Pro halt das Zeitliche gesegnet hat, ohne dass sie es zugegeben haben bisher. Ja. Weil ich denke nicht, dass Apple einen Rechner verkauft, wo man sich woanders ein Display für kaufen muss. On another note, kommt jetzt eigentlich dann demnächst das Magic Keyboard mit Touchbar? Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ist das nicht möglich, weil das ja wireless ist? Wie, weil das wireless ist? Naja, weil man dann die Grafikdaten rüberschaufelt. Ja, eben, das wäre der Haupthinderungsgrund aus meiner Sicht. Vor allem, wenn eine Bluetooth-LE-Connection halt ständig irgendwie Zeug hin und her schicken, ist auch schon auch Mühe. Außerdem, ich kann mir schon vorstellen, dass so ein OLED-Streifen schon auch signifikant Batterie frisst von dem, was in so einem externen Tastaturding sie drin ist. Also ich würde mal nicht damit rechnen, dass es bald passiert. Nun ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Nächsten rechnen wir dann auch nicht, oder? Du wolltest noch was dazu sagen? Nee, irgendwas anderes, aber dann hast du das mit dem Keyboard gesagt und dann habe ich es vergessen. Egal. Ach. Egal. Damn. Nun ja, nun denn. Kommen wir zurück zur Weltlage, die an dieser Stelle auch mal wieder tatsächlich direkt Themenbezug hat. Trump hat nämlich die Woche groß verkündet, er hätte sich mit Tim Cook unterhalten. Und verhindert, dass Tim Cook seine Firmen nach Mexiko verlegt? Nein, das ist Ford. Bei Tim Cook ist er der Meinung, er hätte ein großartiges Gespräch mit ihm gehabt und dass Tim Cook gesagt hat, er guckt jetzt mal, wie er die gesamte Hardwareproduktion zurück nach Amerika insourced, weil Trump ihm ja so gute Steuerrabatte gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie von beiden Seiten so dargestellt werden würde. Vor allem, weil ich es mir halt nicht vorstellen kann, dass es überhaupt funktioniert. Ich meine, auch das ist jetzt ja generell sein Trick, dass er so vier Augengespräche macht und dann seine, also vertrauliche vier Augengespräche und dann seine Version verkündet. Ja, ja. Also ich denke, das ist in dem Maßstab, in dem Apple produziert, wäre das ein schwieriges Unterfangen, das zu tun. Also ich halte es halt für, also ich habe Artikel gelesen im Vorfeld dieser Gespräche und da hieß es, selbst wenn Trump 45% Strafsteuer auf iPhones machen würde, wäre es immer noch billiger, sie in China zu produzieren. Das ist krass. Ich kann es mir nicht vorstellen. Naja, aber wir werden sehen, wo sich die Lage hin entwickelt. Es ist auf jeden Fall, Apple ist auf jeden Fall im Fokus dieser nächsten kommenden Administration, was Tech und Outsourcing angeht. Es wird lustig und spannend wahrscheinlich. Ja. Gut. Als nächstes auf der Agenda Zensur und auf Facebook. Ja, das ist. Es fällt so knapp über die Schwelle von Hörensagen, auch nur knapp. Das ist eigentlich ein Zusammentreffen von zwei Nachrichten, die die New York Times da ineinander verdrillt. Verdrallt? I don't know. Mark Zuckerberg führt Gespräche schon längere Zeit und hat ein Business-Verhältnis oder ein was auch immer Verhältnis mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Hat auch die mehrfach getroffen, mehrfach nach China gereist. Das erklärte Ziel von Facebook ist auch, nach China zu kommen oder in China mehr Fuß zu fassen. Und den Aussagen von Facebook-Insidern und Ex-Facebook-Angestellten zufolge baut Facebook an einem Zensurtool, das es erlaubt, sich einer dritten Instanz in Facebook reinzuhängen und da Posts auf Facebook auf nicht sichtbar zu schalten. Also halt dann regional abhängig, die werden wahrscheinlich außerhalb Chinas sichtbar sein und in China unsichtbar. Wo das Ganze dann Hörensagen bleibt, ist dieses Tool, der Code existiert für dieses Tool. Es ist noch nie eingesetzt worden und es gibt auch keine bestätigten Berichte darüber, dass es überhaupt in den Gesprächen mit China zur Sprache kam oder angeboten wurde. Ja, es ist ein bisschen so die Möglichkeit, der hat eine Knarre rumliegen. Ob er sie hernehmen will oder ob er sie überhaupt, ob sie geladen ist, weiß keiner. Ja, aber es ist so interessant zu sehen, auch weil ja ganz viele Firmen jetzt unbedingt nach China wollen. Apple allen voran stellt bei jedem Event immer wieder den neuesten Apple Store in China vor. Uber hat es versucht und nicht geschafft, nach China zu kommen, weil die schon ein chinesisches Uber haben. Ja, es ist so ein bisschen besorgniserregend, dass sie das, falls es so zutrifft, dass sie das alles aus der Hand geben und sagen, hier habt ihr die API, zensiert mal, was ihr wollt. Ja, da hätte ich Facebook jetzt auch nicht als die hehren Verteidiger von irgendwas eingeschätzt, aber insofern die Befürchtungen bewahrheiten sich an dieser Stelle. Und ich meine, es gibt bestimmt auch bald andere Regierungen, die da Interesse haben an so einem Tool. Ja, Facebook hat ja auch schon mit der Türkei zusammengearbeitet, um da Posts zu zensieren. Ja. Also das ist nicht das erste Mal, dass Facebook da sowas in der Art machen würde. Ja, ja. Und damit verlassen wir die politische Weltbühne, nein, das ist kein deutscher Satz, die Bühne des politischen Weltgeschehens ist vielleicht mehr deutsch, egal. Oh, nice. Wir lassen sie auf jeden Fall hinter uns und kommen hier zurück an meinen persönlichen Schreibtisch, auf dem sich nämlich seit heute Morgen ein neues Gerät befindet. Sprich, mein MacBook Pro ist gekommen. Hurra, hurra. Und ich wollte ein bisschen erste Eindrücke mit euch teilen und ein bisschen rumjammern. Also was dieses Gerät an sich angeht, bin ich sehr angetan. Ja, es ist irgendwie, es fühlt sich jetzt genau richtig groß an. So, es ist jetzt irgendwie, also man merkt schon, dass es nochmal ein Stück kleiner geworden ist als das alte. Und die Touchbar macht Freude. Welches hast du denn? Das 15 Zoller? Ich habe das 15 rechts oben oder unten, je nachdem, wie man das sagen will. Also voll ausgestattet, Anführungszeichen. Nur nicht 2 Terabyte, sondern 1 Terabyte, weil das war es mir nicht wert. Und ja, also funktioniert sehr gut. Die Touchbar macht Spaß. So, also ich habe festgestellt, so für manche Sachen funktioniert es besser als für andere. Man hat auch so ein bisschen den Eindruck, dass es noch keine, dass es innerhalb von Apple noch andere Herangehensweisen gibt, was die Bedienung angeht. Also du merkst, so dieses Team hat das jetzt so gemacht und das andere Team hat das anders gemacht und dann ist es irgendwie so, dass du halt in Mail da so ein Drilldown-Menü hast und woanders hast du keins. Also das sind so Sachen, die werden sich ausbügeln wahrscheinlich mit der Zeit. Aber so insgesamt muss ich sagen, es ist schon sehr praktisch, irgendwie immer präsent zu haben, was ich jetzt kontextsensitiv tun kann, ohne mir für alle Apps Keyboard-Shortcuts zu merken. Mhm. Wo funktioniert es denn besonders gut oder schlecht? Also in den 4 Stunden, die ich jetzt habe, habe ich im Wesentlichen Dinge installiert, deswegen kann ich dir nicht wirklich hundertprozentig sagen, wo es besonders gut funktioniert. Ich ertappe mich aber dabei, dass ich tatsächlich durchaus bevorzuge, wenn es irgendwas gibt, was ich auf der Touchbar machen kann, das dann an der Touchbar zu machen. Ja, natürlich jetzt am Anfang sowieso. Die Emojis sind natürlich, also die Emojis sind mit eins der Killer-Features, glaube ich, auf der Tastatur, die Emojis tippen kannst. Macht der App Store auch was? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Lass mal gucken. Der App Store ist ja, naja. Vielleicht die Hitlisten angucken? Die Hitlisten. Ich mache ihn mal auf, mal sehen. Nein. Der App Store macht auch nichts. Der hat die Standard-Touchbar. Okay. Ja. Der App Store ist dumm. Traurig. Ja. Nee, aber so insgesamt ist das Gerät sehr schön. Es ist auch sehr hell, was das Display angeht. Also ich habe, wenn ich es auf volle Lautstärke, in Anführungszeichen, volle Helligkeit mache, dann ist es fast zu hell. Mhm. Und der Ton ist auch sehr beeindruckend. Das ist in der Tat so, dass es sich jetzt sehr, sehr gut anhört. Also fast nochmal besser als das iPad Pro auch sogar. Ah ja, okay. Also weil die beste Lautsprechersache ist im kleinen iPad Pro, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich dachte im großen. Ich dachte, sie hatten das erst hinterher gemacht. Okay. Fürs Kleine, aber da könnte ich mich jetzt auch täuschen. Ja. Ja. Ich weiß nur, dass das iPad Pro sich halt sehr beeindruckend anhörte oder anhört und das ist jetzt nochmal eine Stufe höher, finde ich. Mhm. Gut, aber jenseits dieses Geräts muss ich sagen, dass die Experience beim Upgraden oder beim Umziehen merkbar schlimmer wird, irgendwie gefühlt. Ui, das also, hatte ich ja schon lange nicht mehr, dass die schlecht war. Also ich hab halt versucht, irgendwie mal alles auszuprobieren und bin in ein paar Sachen reingelaufen, wo ich irgendwie googeln musste, wie ich was mache. Ja, also zum Beispiel, was mich tierisch nervt, ist dieses Location-Menü, also Menübar-Dings da, das ja jetzt irgendwie auf Sierra auch standardmäßig an ist, wenn man die Location-Services anhat und dann immer oben zwangsmäßig angezeigt wird, irgendwas hat jetzt Location-Services benutzt, meistens Siri. Ah, okay. So. Und das will ich dann nicht. Ja, das ist mir egal. Ja, meinetwegen soll jemand die Location benutzen. Ich will da mein Menübar-Space nicht damit verdödeln. Deswegen muss ich erst irgendwie googeln, wie man da ins System reinhackt, dass man es ausschalten kann, weil man kann das nicht ausschalten. So, das ist so irgendwas Kleines. Was relativ super nervig groß ist, ist so, ich wollte mal probieren, wie das ist, wenn man mit der Apple Watch das MacBook anlocken will, was ja irgendwie ein Sierra-Feature ist. Und nun ja, komme ich da zu den System Preferences, mache dieses Häkchen an und krieg so einen Dialog, der mir sagt, hier, wenn du die Apple Watch zum Unlocken benutzen willst, dann musst du erst Two-Factor-Verification ausmachen, um Two-Step-Verification ausmachen, um Two-Factor-Authentification anzumachen. So, und ich so, hä? Was willst du mir damit sagen? So, und ich musste dieses Dialogfeld echt dreimal lesen, bis ich überhaupt verstanden habe, dass da nicht steht, dass man das eine ausmachen muss, um das gleiche anzumachen, sondern dass das zwei verschiedene Dinge sind, die man an- und ausmacht. Als ich den Dialog gelesen hatte, dachte ich ja auch, das wäre diese Was war denn das Ältere? Two-Step-Verification, genau. Glaube ich. Dann dachte ich auch, das ist die Two-Step-Verification, die ich ja nie angemacht hatte, weil mir das dann doch am Ende zu kompliziert war. Und es haben einige berichtet, dass sie dann darüber gestolpert sind, dass sie die jetzt extra schon gemacht haben und jetzt dann deswegen nicht. Ja, also es ist total, ich wusste auch nicht, dass es was anderes gibt. Ich dachte, Two-Step wäre so das, was Two-Factor-Out ist halt bei Apple. Aber nein, ich habe Two-Step ausgemacht, weil ich halt damals angemacht hatte, als es neu war. Und also da kriegst du erstmal wieder 20 E-Mails, dass jetzt alles unsicher ist und überall wirst du ausgelockt. Und dann kannst du das Häkchen setzen und dann sagt er, okay, jetzt mache ich Two-Factor-Authentication an, was dann tatsächlich ein anderes anders aussieht und irgendwie dann so mit noch eine Karte hochpoppt und willst du das erlauben, hier will sich jemand einloggen. Und ja, dann habe ich diesen Schritt zumindest mal geschafft. Und der nächste Schritt war dann, dass er mir gesagt hat, hier, wenn du diese Apple Watch benutzen willst zum Einloggen, dann muss die mit iCloud eingeloggt sein. Und oh. Also das muss. Und ein Passcode haben. Ja, Passcode hatte ich sowieso schon wegen Apple Pay. Nein, aber der Fehlermeldung war hier muss in iCloud signed in sein. Das kannst du in der iOS Apple Watch App machen. So, also mache ich die Apple Watch App auf und suche nach iCloud. Also man kann ja nicht suchen, aber ich scanne nach iCloud mit meinen Augen, finde nichts. Ja, dann google ich das, stelle fest, das verbirgt sich unter General Apple ID. So, General nicht Apple unter ID, iCloud, wie das eigentlich im. Naja. Gut, mache ich auf, gucke nach Apple ID, passt alles. Ja, ist die richtige Apple ID drin. Man kann da auch nichts machen. Da steht nur so, ja, du bist mit der richtigen Apple ID angemeldet. Gut, Uhr neu gestartet, es passiert immer noch nichts. MacBook neu gestartet, es geht plötzlich. Ja. Und das sind so dann die Geschichten. Wie willst du das irgendjemanden verklickern, der nicht mit diesen Dingen irgendwie so viel zu tun hat wie wir? Ja, also es gibt mittlerweile genug esoterische Features, die normalen Mensch eigentlich halt einfach ignoriert, weil die so kompliziert sind. Und dazu gehört es mit der Uhr einschalten. Ich fand das auch viel zu aufwendig. Ich meine, ich habe es gemacht, weil ich da so scharf drauf war und sonst keine Vorteile von Sierra gesehen habe. Und ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe, weil das macht echt Spaß, das Feature. Aber echt schlimm. Und ich hatte dieses Problem auch letztens, dass mir meine Uhr gesagt hat, das und das geht nicht, schalte das bitte in deinen Settings auf dem iPhone ein. Warum gibt's Handoff? Ja. Wenn er mich nicht mal dahin leiten kann auf dem iPhone. Also ja, also ich weiß nicht, was man da machen kann. Ich glaube jedenfalls nicht, dass man hoffen kann, dass das wieder besser wird, weil die Systeme werden immer komplizierter. Aber ich sehe da auf jeden Fall einen ganz falschen Weg. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Qualitätssicherung halt einfach nicht mehr greift. Ja, also ob die jetzt schlechter geworden ist oder ob es einfach zu komplex geworden ist. Aber du fällst halt so selbst als normaler Benutzer plötzlich so in so Sachen rein, wo du dir denkst, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Ich hatte auch letztens das Problem, dass mein iPad, dass auf meinem iPad Safari verschwunden war. Und dann dachte ich, ja, okay, man kann ja jetzt Apps, also ich hatte für Dresden alles in Ordner gepackt, damit die Kinder nicht die Apps finden, was überhaupt nichts geholfen hat. was geholfen hat, war den App Store auszuschalten, denn das haben sie auch teilweise versucht, da Apps runterzuladen. Oder hättest du doch diese Kindersicherung benutzen können. Genau, die habe ich benutzt. Fand ich auch sehr großartig, dass ich nicht angeben kann, bitte schalt folgende Apps aus. Den Zugriff auf die App und die App und die App. Ich kann zwar für jede einzelne App angeben, ob der mobile Daten verwenden kann, aber ich kann nicht den Zugriff auf bestimmte Apps beschränken. Das finde ich völlig absurd. Und dann Kiosk-Modus gibt's auch nicht wirklich. Also das ist alles sehr nervig gewesen. Jedenfalls war Safari verschwunden danach. Und dann dachte ich, ach ja, man kann ja jetzt Programme löschen, die vorinstalliert sind. Vielleicht hat irgendwer das halt gelöscht. Und hab dann im App Store gesucht. Safari kann man nicht runterladen. Ist da nicht. Die Suche hat's auch nicht mehr gefunden. Die Hälfte meiner Apps war auch weg. Okay. Ich glaube, durch das Rumschieben in den Ordnern und dann so Screens dazwischen freilassen, ist da was ganz Schlimmes passiert. Dann habe ich das iPad neu aufsetzen wollen und der Prozess mit dem, willst du das jetzt neu aufsetzen oder aus folgenden Backups wiederherstellen? Es ist so obskur mittlerweile alles. Du hast keine Ahnung, was für ein Backup würde ich denn jetzt hier überhaupt drauf spielen? Dann sage ich komplett neu aufsetzen, dann geht die Systeminstallation los, dann kommt das iPad wieder her, dann muss ich wieder alle Angaben von vorne machen. Okay, es ist komplett neu aufgesetzt, verstehe ich. Dann geht plötzlich das Display aus, es fängt wieder von vorne an, ich muss wieder alle Angaben von vorne machen und mein WLAN eingeben und so. Also es war völlig erratisch, wie das Ding sich verhalten hat. Ganz großartig auch iPhone ausschalten geht ja, also da frage ich mich, wie ist da die perfekte Lösung? Ich wollte ein Gerät platt machen und das ging dann aber nicht, weil ich mich nicht aus der Apple ID ausloggen konnte, weil ich kein Netz hatte. Interessant. Und die SIM-Karte war schon in einem anderen Gerät drin. Ach ja, dieses mit dem Find My iPhone ausmachen, damit man und so, das ist irgendwie alles also, interessant. Ja, also da gibt es viele, viele katastrophale Punkte. Ja. Es ist mittlerweile fast so schlimm wie Windows, aber nicht ganz. Also Windows 10 ist besser geworden und macOS 10 bewegt sich leider auf einen gemeinsamen Nenner hin. Naja, also ich würde es mal vergleichen mit so einem schwierigen Brettspiel. Ja, du trommelst eine Runde zusammen, erklärst die Regeln, alle sind Anfänger, lernen es gemeinsam und dann lernst du das gemeinsam und spielst es immer wieder zusammen und dann kommt ein Newbie rein, versteht überhaupt nichts mehr. Und wir haben halt seit 2007 uns an die Geräte gewöhnt und peu à peu gelernt, wie die funktionieren. Ja. Aber jemand, der da neu reinkommt, muss komplett überfordert sein. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Also gerade wenn man dann irgendwie so Sachen wie, also wenn man dann sieht, das ist jetzt neu und das will ich ausprobieren und dann fällt man da in solche Löcher rein. Nun ja, ich wollte noch kurz was anmerken, nämlich ich hatte versucht, ich habe hier nämlich noch ein iMac stehen und dann dachte ich mir, hey, diese iMacs, die können ja Target-Display-Modus, den könnte ich als Target-Display für mein MacBook benutzen. Nein. Also ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, wie das funktioniert, weil dieser iMac hat ja hinten Thunderbolt und dann habe ich mir so aus diversen Kabeln so ein Adapter-Ding die zusammengestöpselt. Also das ist auch ein bisschen abenteuerlich, weil das ist ein Thunderbolt auf DVI-Adapter, an dem ein DVI auf HDMI-Adapter hängt, an dem ein HDMI-Kabel hängt, das dann in mein USB, HDMI, USB-C-Dock reingeht. und das geht leider nicht. Also es ist, ich weiß nicht warum. Ich habe das auch noch nie funktionieren gesehen mit dem Target-Display-Modus, weil da muss man ja Command F2 drücken. Aber wenn ich Command F2 drücke mit dieser Installation, dann macht das nur plumm und nichts passiert. Und naja. Also ich schieb's jetzt mal aufs Kabel, keine Ahnung, ob ich sonst irgendwas falsch gemacht habe, aber es ist auf jeden Fall nicht einfach zu debuggen. Jetzt muss ich noch eine Sache fragen und die hast du wahrscheinlich noch nicht ausprobiert, aber was mich am meisten an dieser Touchbar interessiert hat, war ja Apfel Alt Escape. Apfel Alt Escape. Ja, lass mal hier live den Test machen. Was übrigens richtig großartig ist, ist Unlock with Touch ID, weil das geht sehr schnell. Also da lohnt sich dann auch die Apple Watch eigentlich gar nicht. Das habe ich wirklich nur so aus Interesse gemacht, weil Touch ID eigentlich viel schneller funktioniert. Was sollte ich machen? Apfel Alt Escape. Apfel Alt Escape. Geht. Mit der neuen Escape-Taste, die nicht immer da ist. Ja. Okay. Und wenn sie nicht da ist? Das ist eine gute Frage, aber wann ist denn so ein Zustand, wenn sie nicht da ist? Lass mal sehen. Also zumindest auf der Demo bei der Keynote hat man Zustände gesehen, wo sie nicht da war. Ja, also da ist dann halt so ein X-Kreuz, also mit dem du zurückkommst. Mhm. Also du musst halt zweimal drücken, aber dann funktioniert es auch. Aber du kommst immer auf diese Standard. Also wenn du quasi eine App-Ansicht hast, dann kommst du mit diesen X-Drücken wieder zurück auf. Ja. Gut, dann ist ja eigentlich die einzige Frage, die noch übrig bleibt: Was tun, wenn die Touchbar abstürzt? Ja. Oder kann die nicht abstürzen? Das würde ich immer in Frage stellen. Was übrigens sehr lustig ist, du kannst diese Touchbar ja customizen. Das ist ganz lustig gelöst. Also ich habe erst überlegen müssen, was sie jetzt von mir wollen, aber im Nachhinein war das dann schon offensichtlich. Weil wenn du das machst, dann kriegst du so einen leeren Bildschirm und auf der unteren Hälfte des Bildschirms ist so dieser Touchbar-Customize-Sheet, aber falsch rum. So, also gut. So wie du es aus Toolbars kennst, wenn du deine Toolbar customizen willst, dann kommt ja so ein Sheet raus und du kannst deinen Buttons hochziehen in die Toolbar. So, und genauso ist es auch, nur dass es eben falsch rum so am unteren Rand des Displays klebt. Und dann kannst du quasi Buttons von dieser Anzeige runter in die Touchbar draggen. Also mit falsch rum meinst du nicht auf dem Kopf, sondern es klebt halt unten. Es klebt am unteren Rand, genau. Ja, okay. Und da kannst du dann quasi Buttons hintracken und du kannst auch mit dem Cursor tatsächlich runterfahren und dann Buttons aus der Toolbar raustracken. Der Cursor ist dann auf der Toolbar? Die Buttons sind gehighlighted, also du siehst keinen Cursor in der Toolbar. Ah ja, okay. Aber du kannst die Buttons highlighten und dann rausziehen. Interessant. Ich habe natürlich gleich Siri da rausgezogen, weil es genervt hat. Aber die Customisierungsoptionen sind wahrscheinlich jetzt auch nicht so spektakulär, oder? Ach, also da sind ein paar ganz nette Sachen bei. Also zum Beispiel kannst du halt einen Screenlock da reinmachen. Lass mal kurz gucken, was noch alles geht. Hier, Customize Control Strip. Aber sowas wie Shortcuts oder so ist nicht. Also es gibt halt so die vorgefertigte Sachen, die du machen kannst. Also da ist halt so Sachen dabei wie Show Desktop und Screensaver, Screenlock, Dictation, Screenshot. Do Not Disturb kannst du anmachen, Notification Center, Launchpad, Dashboard. Dashboard gibt es übrigens noch, wusste ich auch nicht. Input Sources und so Zeug. Oh Gott, was war denn jetzt Dashboard und was war der Launcher? Und Ja, alles sehr schwierig. Übrigens will ich mal rückwärts meckern ein bisschen. Es gab ja jetzt schon einige neue iOS-Versionen und eventuell hat eine davon tatsächlich auch das Universal Clipboard gefixt. Ah. Dann, das funktioniert jetzt bei mir relativ reliable. Oh. Hat halt nur zur Folge, dass mein iPhone eine Minute einfriert oder eine halbe Minute einfriert. Ach nur. Yeah. Wenn ich was vom Desktop hin kopieren möchte. Aber das Kopieren funktioniert dann. Seufz. Wahnsinn. Ja, ist schade. Ja. Es war trotzdem nützlich genug, dass ich es gemacht habe. Obwohl ich wusste, das ist jetzt unbrauchbar, dann wahrscheinlich sind es 10 Sekunden. Das ist schon zu lang. Wenn das jetzt schon als Nicht-Meckern zählt, dann naja. Ja, es wird alles besser, aber halt auch schlimmer. Ja, ich denke, ich werde euch noch mehr von diesem Gerät erzählen, wenn ich tatsächlich mehr mit diesem Gerät gemacht habe. Yes. Aber für heute soll es das gewesen sein. Lass uns doch, wo wir schon beim Konsum sind, weiter zum Konsum kommen. Yes. Ich möchte anfangen mit einem Text-Adventure. Yay! Im Zuge dessen können wir kurz darauf hinweisen, dass One-Button-Travel gerade discounted ist, oder? Ja, genau, stimmt. Wegen dem, wir haben, wir haben das einjährige Jubiläum am Freitag. Genau. Und da kriegt man es jetzt billiger. Genau. Es hat nichts mit Cyber Monday zu tun. In einem Jahr haben Aga und Marcel One Button Travel gemacht, werden One Button Travel machen und das dann 2 Jahre zurück in die Vergangenheit geschickt haben, sodass es vor einem Jahr rausgekommen ist. Verstehe, die haben in dem Urlaub nichts gemacht, die haben nur Code eingepflegt, sozusagen, den sie bekommen haben. Den Empfänger aufgebaut für die Zeitmaschine. Genau. Also One Button Travel gibt es gerade billiger. Ganz billig, sprich umsonst, kann man allerdings Detective Land spielen. Und das ist auch ein Text-Adventure und auch ein etwas ungewohntes Text-Adventure, weil nämlich das ein Text-Adventure ist, das man komplett mit der Maus bedienen kann. Das ist eine eigene Engine, ein JavaScript, läuft im Browser und hat überall so kontextsensitive Buttons. Also da ist siehst zum Beispiel den Text so, I'm in my office, und dann gibt es halt eine Zeile mit Exit Doppelpunkt und dann gibt es da einen Button Out. Und dann, wenn du auf den Out-Button klickst, dann gehst du quasi aus dem Office raus. Und bei allen Objektbeschreibungen, mit denen man interagieren kann, also so, I can also see a red-faced man, da ist dann so ein Button Talk daneben. So, und dann kannst du halt irgendwie mit dem reden und kannst ihn nach Geld fragen und dann sagt er dir was. Und es ist sehr schön gemacht. Es hat den Interactive Fiction Preis gewonnen dieses Jahr. Ist mal so eine ganz neue Herangehensweise an Interactive Fiction, die nicht darauf basiert, dass du Dinge eingibst. So Lucasfilm meets Infocom. So ein bisschen, ja. Interessant. Also das ist auch nur so interaktives Buch mäßig, so ganz schön eigentlich. Das wird ja auch immer gleich angezeigt, was in deinem Inventory ist und so, und du kannst es dann gleich anklicken und gucken und ja. Alles schön. Nice. Es ist eine Detektivgeschichte, wie der Name vermuten lässt. Ich habe es jetzt nicht wirklich lang gespielt, deswegen kann ich nichts zum Inhalt sagen. Aber so an sich hat mir das als Idee sehr gut gefallen. Nice. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. A Good Bundle. Ja, ein gutes Bundle. Das ist ein riesengroßes Bundle auf itch.io ich weiß gar nicht, über 100 Spielen. Ja, ganz viele Indie-Spiele. Die der Erlös von diesem Bundle geht an die ACLU und Planned Parenthood. Die ACLU ist die American Civil Liberties Union, das ist eine Bürgerrechts- nicht Bewegung, sondern halt ein Non-Profit, das für Bürgerrechte sich einsetzt. Im Moment ist auf das Banner auf ihrer Seite ein großes Bild von Donald Trump und drunter, wir sehen uns vor Gericht, weil sie Donald Trump verklagen wollen. Sobald es was zu verklagen gibt, aber es gibt genug. Ja. Anyway, es gibt da so, das ist ein Pay What You Want, ab $2. Es gibt 3 so Tiers, auf denen es verschiedene mehr Sachen gibt. Der $2-Tier hat so Dinge, die ich kenne, den Dr. Langeskopf and the, ich krieg den Titel nicht mehr zusammen, Mysterious Case of the Disappearing Tiger. Weil das dann so umsonst ist eigentlich, aber das ist schön, dass es nochmal im Bundle drin ist. Ja. Ganz viel vom $2-Tier ist umsonst, Depression Quest ist dabei, es kostet ja auch nichts eigentlich. Ja. Bei $8 gibt es auch einen Sack voll Spiele. Liebe Oma ist dabei, lustigerweise. Da wir berichteten auf der Amaze letzten Jahre. Dieses Jahr haben wir das gesehen. Und der $20-Tier ist für Leute, die sich immer noch nicht Gone Home gekauft haben, interessant. Da ist es nämlich drin. Ja. Ansonsten kenne ich dann nichts. Ich kenne noch Curtain, was irgendwie so eine ganz artsy Sicht auf häusliche Gewalt ist, die irgendwie schwer zu spielen und schwer zu verdauen ist, aber interessant. Mehr kenne ich gar nicht von diesen Dingen. Pro Toys, was ja den ersten Amaze Award gewonnen hat, das ist ja ein, wie soll ich es beschreiben, Musik-Walking-Simulator. Oder auf einer Insel rumläufst in so einer Pixelgrafik. Ach, das war das, wo du nur rumlaufen kannst, genau. Wo nichts passiert, sondern ja, du kannst nur die... Es passieren Sachen wie in Westworld. I don't get it. Das war auch sehr weit hergeholt. es passiert nicht wirklich was. Mhm. Ja, aber Random Access Memories ist, glaube ich, auch noch mit dabei, oder? What? Ja. Also es sind schon ein paar große Titel auch mit bei und auch sehr viele kleine. Tatsächlich, Read-Only Memories. Read-Only, ja. Sorry, ja. Ja. Nice. Viele schöne Dinge. Ja, also der 20-Dollar-Tier ist sicher interessant und es ist für eine gute Sache. Guckt es euch mal an, es sind wirklich irre viele Spiele. Ich denke, da ist für jeden was dabei. Ja, ich habe das auch schon in meinen itch.io Account reingedingst. Ja, jetzt ist er dann nicht mehr sortierbar und nicht mehr komplett unübersichtlich geworden. Ach, das funktioniert alles gut. Also das funktioniert besser cool. Als Steam, finde ich. Auch die itch.io-App finde ich auch schöner als die Steam-App tatsächlich. Mhm. Also, ja. Man sollte sowieso mehr mit itch.io machen. Da kommt mehr bei den Menschen an, die da tatsächlich und so weiter und so fort. Ja, und es muss nicht dauernd irgendein Krampf laufen und sich mit dem Internet verbinden, nur damit du lokal was zocken kannst. Ja, oder irgendwelche komischen User-Overlays, die ich immer ausschalte. Oh. Ja. Ich weiß nicht mal, was die genau machen. Ja. Ja. Nichts alledem. Das Bundle kaufen und dann haben wir nämlich jetzt auch die Nachricht des Jahrzehnts für euch. Microsoft bringt nämlich Solitär für iOS und Android raus. What? Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Gut. Also ihr habt jetzt endlich, wenn euch jemand fragt, den ihr frisch zu einem Mobiltelefon bekehrt habt, ob man denn da auch Solitär mitspielen kann, kannst du sagen, ja, sogar genau das von Microsoft. Muss ja nicht mal so ein billiges Ersatz-Solitär empfehlen, sondern es gibt jetzt das Original Microsoft Solitär Collection Dings für iOS. Ist sogar umsonst. Wenn man daheim Zeit vernichten möchte. Ja, oder du kann man spielst das Doom auf der Touchbar. Ja. Das haben nämlich auch schon Leute gemacht. Na, ich weiß. Das war wenig sinnvoll, aber man kann das machen. Ja. Ich glaube, Passage würde gut funktionieren. Ja, stimmt. Oh, ja. Das ist ja quasi in dem Format Passage. Von Jason Horreur. Passage, ja. Passage. Antichambert, sag ich nur. Da muss ich immer Käse denken bei Andy Schomberg. Käse. Hm? Ja, sicher. Es ist übrigens, ich habe nochmal kurz nachgelesen, es ist momentan gerade umsonst, aber wahrscheinlich wird dann irgendwie in einem Monat doch Freemium eingeführt. Oh. Wie halt auch im Solitär von Windows. Geil. Aber, tatsächlich, da ist Freemium drin. Ja. Wow. Das ist ja wie Minesweeper mit Werbung. Ja, genau. Oh Gott. Ja. Nun, Jan und Dan, wo wir schon bei Solitär sind, lass uns doch weiter zu Solitude. Genau. Was dann auch gleich das letzte einsame Thema auf unserer Agenda ist. Ja, Red King Entertainment, bekannt weltweit durch TRI, ja. Also TRI. A Tale for Friendship and Magic, nein, ich habe es wieder vergessen, wie der Untertitel ist, den sie wählen mussten, weil du nach drei Buchstaben nicht suchen konntest in Steam. Nein, ja, das Problem stellt sich natürlich auch mit Google. Of Friendship and Madness. Ja, Try of Friendship and Madness, ein Spiel, was ich durchgespielt habe, obwohl es ziemlich lang war, mir viel Spaß gemacht hat, so eine Portal-Mechanik, wo du Dreiecke schießt und dann darauf rumlaufen kannst. Ja, genau. Jana Reinhardt von Red King hat mit Friedrich zusammen ein neues Spiel gemacht, Solitude. Mhm. Solitude ist ein recht kleines Spiel, also kurzes Spiel. Ich habe den Begriff, glaube ich, noch nie verwendet, aber da würde ich sagen, das ist ein Art-Game. Ich weiß nicht, ob du reingeguckt hast, Martin. Ich habe reingeguckt. Hm? Es erinnert mich so ein bisschen an Windowsill. Ja, ist es. Haha, das ist interessant, dass du das sagst. Ich finde, es ist wenig Windows Hill, auch wenn man am Anfang, glaube ich, so den Eindruck kriegt. Okay, also ich hab das nur oberflächlich drauf geguckt, deswegen dachte ich, es wäre halt so ein, man kann mit Objekten interagieren und Dinge passieren, Ding. Also so ist es eigentlich auch. Du bist ein Schäfer, also du bist eigentlich eine Figur, die dann zum Schäfer wird und so eine Reise durch verschiedene Räume geht. Die Räume sind so aufgeschnitten, was ganz optisch ganz interessant aussieht, so würfelförmig und schweben in so einem leeren Raum dann. Und begegnest halt anderen Leuten und kannst da eben so kleine Sachen machen wie rumklicken. Und das erinnert tatsächlich ein bisschen an Windows Hill. Windows Hill ist da allerdings sogar noch ein bisschen puzzeliger. Stimmt, muss ich sagen. Also es, das wäre dann auch das nächste gewesen, was ich gesagt hätte. So, also es ist irgendwie halt meditativer als so Windows Hill oder Samorost oder wie sie heißen. Es ist kein wirkliches Puzzlespiel, sondern es erzählt halt eine kleine Geschichte über Solitude, was das bedeutet, was es für verschiedene Leute bedeutet. Und hat für mich auch gerade die richtige Länge gehabt. Also es dauert wirklich nicht sehr lang. Gibt's auf itch.io. Mhm. Für $2, man kann auch mehr zahlen, wenn man möchte, und sich das mal angucken. Was mir besonders gut gefallen hat, waren die Schafe, die drin vorkommen. Ja. Die auch sehr schön animiert sind und interessant aussehen. Ich finde auch die Beschreibung dieses Spiels sehr schön, weil das hier steht, ein Schäfer zu sein oder eine Schäferin zu sein, ist meine Escapist Fantasy. Und ich weiß, dass ich nicht wirklich eine Schäferin sein will, weil es ist kein einfacher Job. Aber es gibt so diese Momente, wo ich Computerspiele machen hinter mir lassen will und echte Arbeit mit meinen Händen machen möchte. Und Solitude ist über diese Momente. Und das finde ich schön. Also es wirkt wie ein recht persönliches Spiel. Sowas muss man mögen. Das ist jetzt, also wenn ihr solche Spiele nicht mögt, solltet ihr es nicht holen. Ja. Aber also wenn man mal so eintauchen will in so ein Gefühl, was jemand anderes hat, das er ausdrücken möchte, kann das schon eine interessante Erfahrung sein. Ja, große Empfehlung. Und damit sind wir dann am Ende der Agenda angelangt. Mhm. Richtig, ja. Tja, ja. Meine Nase läuft auch schon sehr stark. Wieder allein. Ja, allein. Lass uns jetzt an dieser Stelle nicht Fanta 4 zitieren, das macht uns nur alt. Ja, und ich hoffe, dass ich nächstes Mal an Klick, Klick, Klick, Klick, Klick, Klick denke. Das habe ich nämlich diese Woche vergessen. Oh. Und da ich die URL leider nicht aus dem Kopf weiß, sollten wir das tatsächlich auch verschieben. Hm, okay. Auf nächste Woche. Ich weiß gerade gar nicht, von was du sprichst, aber ich freue mich schon drauf, wenn du es dann... Du weißt gar nicht, wovon ich spreche. Ach, du meinst, okay, jetzt weiß ich es wieder. Ja. Klick, klick, klick, klick, klick. Dieses Button-Klick-Spiel. Naja, es ist nicht wirklich ein Spiel. Naja, Installation, whatever. Dazu nächste Woche mehr. Mit diesem Cliffhanger verabschieden wir euch in das Wochenende. Ich hoffe, ihr habt eine angenehme Restwoche und eine angenehme Anfangswoche, bis es wieder heißt Fanboys. Winke, winke. Tschüss. Tschüss. Sometimes everything is fucked. Sometimes everything's an unrelenting pile of shit. Sometimes you don't know what to do, where to go, how to be, how you gonna get through this. Well, you write it down, you sing it out, you don't give in, you don't tap out, you just keep on going, even when everything is fucked. Keep your eyes open, keep your chin up, keep your eyes open, keep your chin up, keep on. Fucked.